Erster Jesus ging aber auf den Ölberg. Zweiter am nächsten Morgen erschien Jesus wieder im Tempel, und das ganze Volk kam zu ihm, so dass er sich setzte und sie lehrte. Dritter die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch ertappt worden war. Vierter sie stellten sie vor Jesus und sagten zu ihm, Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Fünfter im Gesetz hat uns Mose befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Sechster das sagten sie, um ihn zu prüfen, damit sie einen Grund hätten, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf den Boden. Siebter als sie ihn immer wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Achter und er bückte sich wieder und schrieb auf den Boden. Neunter als sie das hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein mit der Frau zurück, die noch da stand. Zehnter Jesus richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Elfter sie sagte, niemand, Herr. Jesus sagte zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Zwölfter Jesus sprach wieder zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird niemals in der Dunkelheit leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dreizehnter da sagten die Pharisäer zu ihm, du legst Zeugnis über dich selbst ab, dein Zeugnis ist nicht wahr. Vierzehnter Jesus antwortete ihnen, auch wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Fünfzehnter ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich aber urteile niemanden. Sechzehnter und wenn ich urteile, ist mein Urteil wahr, weil ich nicht allein bin, sondern der, der mich gesandt hat, ist mit mir. Siebzehnter auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis von zwei Menschen wahr ist. Achtzehnter ich bin Zeuge für mich selbst, und außerdem ist der Vater, der mich gesandt hat, Zeuge für mich. Neunzehnter da fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Zwanzigster diese Worte sprach Jesus im Tempel, als er im Schatzhaus lehrte. Und niemand nahm ihn fest, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Einundzwanzigster da sagte er wieder zu ihnen, ich gehe weg, und dann werdet ihr mich suchen. Doch ihr werdet in eurer Sünde sterben, denn ihr könnt nicht dorthin kommen, wohin ich gehe. 22. Da sagten die Juden, will er sich etwa selbst töten, weil er sagt, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen. 23. Und er sagte zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich aber bin nicht aus dieser Welt. 24. Deshalb habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. 25. Da fragten sie ihn, wer bist du? Jesus sagte zu ihnen, ich bin genau das, was ich euch von Anfang an sage. 26. Ich habe viel über euch zu sagen und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und ich spreche in die Welt, was ich von ihm gehört habe. 27. Sie verstanden nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. 28. Da sagte Jesus, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts aus mir selbst tue, sondern so rede, wie mich der Vater gelehrt hat. 29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. 30. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. 31. Jesus sagte zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr an meinem Wort festhaltet, dann seid ihr wirklich meine Jünger. 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 33. Sie antworteten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams und waren nie Sklaven von jemandem. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? 34. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. 35. Ein Sklave hat aber keinen festen Platz im Haus, während der Sohn für immer bleibt. 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. 37. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Aber ihr versucht, mich zu töten, weil mein Wort in euch keinen Platz findet. 38. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Und ihr tut auch, was ihr von eurem Vater gehört habt. 39. Sie antworteten ihm, unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder seid, dann tut die Werke Abrahams. 40. Doch jetzt versucht ihr, mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sagten zu ihm, wir sind nicht aus Unzucht geboren, wir haben nur einen Vater, nämlich Gott. 42. Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott gekommen und bin jetzt hier. Ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, und ihr wollt die Wünsche eures Vaters erfüllen. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, spricht er aus seinem eigenen Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. 45. Ich aber sage die Wahrheit, deshalb glaubt ihr mir nicht. 46. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? 47. Wer von Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr sie nicht, weil ihr nicht von Gott seid. 48. Die Juden begannen und sagten zu ihm, sagen wir nicht zu Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. 49. Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater, und ihr beleidigt mich. 50. Ich suche nicht meinen eigenen Ruhm. Es gibt aber einen, der dafür sorgt und der richtet. 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod niemals sehen in Ewigkeit. 52. Die Juden sagten zu ihm, jetzt wissen wir sicher, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten auch, und du sagst, wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod niemals schmecken in Ewigkeit. 53. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der doch gestorben ist? Auch die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? 54. Jesus antwortete, wenn ich mich selbst rühme, ist mein Ruhm nichts wert. Es ist mein Vater, der mich rühmt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. 55. Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, dann wäre ich ein Lügner, genau wie ihr. 56. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Euer Vater Abraham freute sich sehr darauf, meinen Tag zu sehen, und er sah ihn und war froh. 57. Da sagten die Juden zu ihm, du bist noch keine 50 Jahre alt, und du willst Abraham gesehen haben. 58. Jesus sagte zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham geboren wurde, bin ich. 59. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus.